nicht plagen, will dich nur danach fragen. Denn ich hab vernommen, die Zeit ist verronnen und du hast gesponnen, bist nicht mitgekommen, bist nicht mitgekommen. Es gibt gute Gründe, sich nicht rauszuwagen und aus Angst zu versagen, etwas zu vertagen. Gute Gründe, sich nicht rauszuwagen und aus Angst zu versagen, etwas zu vertagen. Gute Gründe. Manchmal ist das besonnen, manchmal was vernommen. Dadurch ist nichts gewonnen und kein Gipfel erklommen. Auch nicht von Frommen. Und ich bin jetzt gekommen, es dir aufzutragen, dir das Unbehagen aus dem Kopf zu schlagen. Hör auf zu verzagen, steig jetzt in den Wagen, sonst wird es an dir nagen, keinen Spaß zu vertragen. Es gibt gute Gründe, sich nicht rauszuwagen und aus Angst zu versagen, etwas zu vertagen. Gute Gründe, sich nicht rauszuwagen und aus Angst zu versagen, etwas zu vertagen. Klagen, denn ich kann's nicht ertragen, es schlägt mir auf den Magen. Ich pack dich gleich am Kragen und dann werde ich dich jagen durch die Einkaufspassagen und durch alle Etagen. Es gibt gute Gründe, sich nicht rauszuwagen und aus Angst zu versagen.